Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir uns mit dem Thema Verabreden beschäftigt. Bevor wir mit der heutigen Lektion beginnen, schnell noch ein kurzer Rückblick. Hallo, wer ist da? Heißt auf Chinesisch. Wei, 请问是哪位? Richtig. Wei ist eine Begrüßung, ähnlich wie das deutsche Hallo. 请问 heißt etwa, darf ich fragen? Und 是 heißt sein. 是 哪位? Welche? 哪位? Hallo, wer ist da? 喂,请问是哪位? 喂,请问是哪位? Wann und wo treffen wir uns, heißt auf Chinesisch 我们几点见面? 在哪儿见面? 我们几点见面? 在哪儿见面? 我们, wir, 我们, 几点, um wie viel Uhr, 几点, 见面, sich treffen, 见面. Wann treffen wir uns, heißt also auf Chinesisch, 我们几点见面? 我们几点见面? Um das Wo zu klären, kann man Folgendes sagen. 在哪儿见面? 在哪儿见面? 在哪儿 bedeutet Wo. 在哪儿? Und wann hast du Zeit heißt 你什么时候有空? 你什么时候有空? 什么时候 heißt wann? 什么时候? Und 有空 heißt Zeit haben. 有空. Wann hast du Zeit? 你什么时候有空? 你什么时候有空? So viel zu unserem Rückblick. Nun geht es weiter mit der heutigen Lektion. 喂,刘经理在家吗? 他什么时候回来? 请他给我回个电话。 Xiaolan, angenommen, ich will Direktor Liu zu Hause anrufen. Was sage ich dann auf Chinesisch? Nun, man kann sagen, 喂,刘经理在家吗? 喂,刘经理在家吗? Wei heißt Hallo und Liu Jingli heißt Direktor Liu? Richtig. Liu ist ein Nachname und Jingli heißt Direktor. Liu Jingli. Zai ist eine Präposition. Zai. Jia, Heim oder Haus. Jia. Und Ma deutet wieder auf eine Frage hin. Ma. Hallo, ist Direktor Liu zu Hause? Wei, Liu Jingli zai jia ma? Wei, Liu Jingli zai jia ma? Hören wir uns den ersten Dialog an. Wei, Liu Jingli zai jia ma? Ta bu zai jia. Herr Liu ist also gerade nicht erreichbar. Wenn man wissen will, wann er wieder zurückkommt, kann man fragen, Ta shenme shihou hui lai? Ta shenme shihou hui lai? Ta heißt er, in oder im. Ta. Shenme shihou. Wir kennen den Ausdruck bereits, heißt wann. Genau. Shenme shihou. Hui lai, zurückkommen. 回来. Wann kommt er wieder zurück? 他什么时候回来? 他什么时候回来? Gut, hören wir uns nun den zweiten Dialog an. 他什么时候回来? 我也不知道. Ich verstehe, der Mann hat gesagt, er wisse es ebenfalls nicht. Genau. Wie sagt man dann auf Chinesisch? Bitte richten Sie ihm aus, mich zurückzurufen. Man kann sagen, 请他给我回个电话. Ein sehr langer Satz. Kannst du uns das näher erklären? Kein Problem. 请 heißt bitte. 请. 他 heißt er, in oder ihm. 他. 给, geben. 给, 我, ich, mich oder mir. 我, 回个电话 heißt zurückrufen. 回个电话. 回 heißt wörtlich zurück. 回. 个 ist ein Zähleinheitswort. 个. 电话, telephone. 电话. 回个电话. Einen Anruf erwidern. 回个电话. Das heißt also, jemanden zurückrufen. Üben wir den ganzen Satz. Bitte sagen Sie ihm, mich zurückzurufen, heißt auf Chinesisch 请他给我回个电话. 请他给我回个电话. Hören wir uns nun den dritten Dialog an. 请他给我回个电话. 好的. 我的电话是 87654321. 好的, 我一定转告他. Das war also der dritte Dialog. Bevor wir uns nun die ganze Unterhaltung anhören, lassen Sie uns noch die Sätze wiederholen, die wir heute gelernt haben. Thomas, ich sage es auf Deutsch und du versuchst es auf Chinesisch. Einverstanden? Abgemacht. Los geht's. Hallo? Ist Direktor Liu zu Hause? Wei, Liu Jingli, zai jia ma? Gut, was sagt man, wenn man wissen will, wann er zurückkommt? Ta shenme shi hou hui lai? Und wenn er zurückrufen soll? Qing ta gei wo hui ge dian hua. Sehr gut. Ich muss zugeben, du warst heute sehr aufmerksam. Und nun die gesamte Unterhaltung. Wei, Liu Jingli zai jia ma? Ta bu zai jia. 他什么时候回来? 我也不知道。请他给我回个电话。好的。我的电话是 87654321. 好的,我一定转告他。Weiter geht es mit den Hinweisen zur chinesischen Kultur. Generell kann man sagen, dass die Chinesen von geraden Zahlen angetan sind. Sie gelten sogar als glücksbringend. Die Zahl 8 etwa auf Chinesisch ba hat eine ähnliche Aussprache wie das Wort Fa, das reich werden bedeutet. Die Menschen in China glauben daher auch, die Zahl 8 bringe Glück. Wenn man also bestimmte Zahlen auswählen kann, zum Beispiel die Telefonnummer, bevorzugen viele Chinesen eine Nummer mit der 8. Die Zahl 6 hingegen steht für Harmonie. Daher wird an Tagen mit der 6 im Datum auch gerne geheiratet. Die Zahl 4 hingegen gilt wie die 13 in westlichen Ländern als Unglückszahl. Ausgesprochen ändert die 4 auf Chinesisch si, nämlich dem chinesischen Wort si, sterben. Damit geht unsere heutige Lektion auch schon zu Ende. Am Schluss, wie immer, noch unsere Quizfrage. Wie sagt man, bitte sagen Sie ihm, mich zurückzurufen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, schicken Sie uns die Lösung bitte an ger@cri.com.cn. Ich wiederhole ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie unter german.cri.cn. Bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.